E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Ja, auch heute haben wir wieder jede Menge spannende Geschichten für euch. Unser Hauptaugenmerk wird zunächst auf dem kürzlich veröffentlichten E-Government Monitor 2015 liegen. Da werden wir euch erzählen, was denn da so drin steht und wie es denn um das E-Government in Deutschland bestellt ist. Dann haben wir eine ganz neue Neuigkeit für euch, denn wir haben erstmalig in unserem Podcast ein Interview geführt und waren dazu bei der Firma InnoSabi. Ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr interessantes Interview mit der Chefin Katharina von Delden da geführt. Natürlich haben wir wie immer auch sehr, sehr viele News für euch und einiges zum Thema kuriose Sachen. Leider kein Österreich. Ja, dann würde ich doch sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Thema. Thorsten, E-Government Monitor 2015. Ja, der E-Government Monitor 2015, der ist ja, es ist jetzt gleich Ferienzeit und kurz bevor alle in Urlaub fahren, bringt mal jeder noch eine Studie raus. Im E-Government ist das sehr auffällig. Ihr werdet nachher noch hören, es sind einige Studien heute bei uns im Gespräch. Aber eine der wichtigsten Studien des Jahres ist natürlich der E-Government Monitor, der jedes Jahr aufzeigt, wie sich denn das Thema E-Government in Deutschland so entwickelt. Matthias, du hast ihn auch gelesen und ich würde sagen, wir gehen mal so durch. Also ich fasse ihn gleich mal gerne von und ganz kurz zusammen. Es sieht ziemlich scheiße aus. Wir machen alles falsch, die anderen machen alles richtig. Na ja, das werden wir jetzt mal noch ein klein wenig relativieren. Aber beginnen wir doch mal mit der Nutzung und Zufriedenheit mit E-Government-Angeboten. Also da gibt es einen Ländervergleich zwischen Schweden, Österreich, Schweiz und Deutschland. Ich habe die jetzt der Reihenfolge nach vorgelesen. Und zwar habe mit dem begonnen mit diesem Land, was die höchste Nutzungszahl hat an E-Government-Angeboten. Und zwar, das ist Schweden. Da geben von den Befragten 75% an, dass sie E-Government-Angebote nutzen. Dann kommen unsere Freunde aus Österreich, die knapp dahinter liegen. Und Deutschland, ich hatte ja vorhin gesagt, Schweden 75%. Jetzt könnt ihr alle mal raten, wo Deutschland liegt. Nein, wir liegen bei 39%. Also 39% der Befragten nutzen E-Government-Angebote. Und was mir dabei besonders aufgefallen ist und mich am meisten schockiert hat bei dieser Zahl, sie ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Vorjahr waren es noch, Thorsten, straf mich lügen, 43%. 45, aber das 45 und jetzt sind es 39. Finde ich persönlich sehr frappierend und gibt eigentlich, bestätigt meine Aussage vom Anfang, dass wir so ziemlich viel falsch machen in der Richtung. Ja, sagen wir mal nicht falsch, sondern nicht richtig. Das ist jetzt, ja. Ja. Genau. Dabei muss man durchaus sagen, eigentlich sollte man heute damit beginnen, online first zu denken. Das heißt, E-Government sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Gibt es auch in der ganzen Studie einen netten Text von der Astrid Strahm. Das ist die Leiterin der Geschäftsstelle E-Government Schweiz. Und die Schweizer scheinen es richtig zu machen. Die denken daran, dass E-Government eine Selbstverständlichkeit ist. Und dann werden die ganzen Offline-Prozesse danach optimiert. Und nicht umgedreht wie in Deutschland, dass wir umständliche Analogprozesse irgendwie digital abbilden müssen. Ja, dem kann man ungesehen zustimmen. Genau. Auch interessant ist, wie lange nutzen sie denn bereits E-Government-Angebote? Ja, da muss ich ganz kurz vorlesen. Während die Online-Bevölkerung der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, genau, wie auch im Vorjahr, durchschnittlich 2,4 Online-Behördenkontakte im Jahr hat, sind es in den schwedischen Onlinern 4 Online-Kontakte pro Jahr. Im Mittel. Das heißt, eigentlich sprechen wir hier in Deutschland von 1,3 Behörden pro Tag oder 1,8 Behördenkontakten pro pro Jahr überhaupt. Und online sind von den 1,8 2,4. Also das heißt 0,6. Das heißt, jeder Zweite hat irgendeinen Online-Dienst schon mal genutzt. Aber wir kommen noch dazu, welche Dienste denn so zum Thema E-Government oder das Thema E-Government fallen, die die Zahl so hoch treibt. Das ist auch besonders spannend, was denn hier dann alles als E-Government definiert wird. Ganz klar muss man aber sagen, dass überraschenderweise auch die Österreicher dann noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben. Ja, weil auch die Österreicher geben zwar Gas, aber es gibt natürlich Nutzungsbarrieren und Datenschutzbedenken. Und die Nutzungsbarrieren zählt natürlich auch, viele Online-Angebote sind einfach nicht bekannt. Das ist halt eine der Barrieren. Das gilt primär natürlich für uns in Deutschland, aber wie gesagt, nochmal überraschenderweise auch für die Österreicher, die wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Das hat mich gerade bei Österreich schon ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich gedacht, so wie die auf Vorreiterrolle immer unterwegs sind, hätte ich damit weniger Probleme bei der Bekanntheit gerechnet. Ich muss natürlich auch sagen, wir beide leben in einer E-Government-Bubble. Wir denken natürlich, dass in Österreich jeder nur E-Government denkt. Natürlich. Und man muss natürlich auch denken, es gibt Ortschaften in Österreich, die ja erst seit 2 Wochen Internet haben, wenn überhaupt, und demzufolge wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig viel von E-Government gehört haben. Genau. Dann wird hier beim E-Government Monitor auch angegeben, dass mangelnde Datenschutz oder Datensicherheit auch als Barriere angesehen wird. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, dass die Behörden Datenschutz und Datensicherheit schon im Griff haben. Gut, Bundestagsverwaltung mal abgesehen. Aber ich denke, das ist eher gefühlt von den Bürgern. Ja, das denke ich auch. Also gerade wir in Deutschland haben natürlich wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Verständnis von Datenschutz und Datensicherheit, als das beispielsweise die Schweden haben, bei denen das ja auch ein Thema ist, aber kein primäres. Das sind, wenn ich das richtig sehe, 30% der Befragten, die da angegeben haben, ein paar Sorgen zu haben. Was natürlich auch noch ein Thema ist, ist die einfache Bedienbarkeit des Ganzen. Ja, das ist, wenn man sich die Möglichkeiten, die man hier in Deutschland hat, anschaut, dann ist das oftmals umständlich. Man kann das nicht 1:1 online abwickeln. Man muss im Zweifel noch was ausdrucken, unterschreiben und per Post an eine Behörde schicken. Ja, großes Problem. Spielt gleich der nächste Punkt mit rein, also mangelnde Durchgängigkeit. Das heißt, du kannst zwar online ein paar Sachen tun und dann online ein Formular ausfüllen, was du dann hinterher ausdruckst und wegschickst. Also du kannst nicht den kompletten oder in vielen Bereichen nicht die komplette Beantragung online machen. Du musst immer noch oder meistens noch irgendwas Analoges nachreichen. Ja. Und natürlich, das hat man da auch gerade wieder in Deutschland, wenn es um Behörden geht, um Ämter, und du sprichst einen drauf an, dann flippt der ja aus. Dann ist der erstmal auf 180 und ja, auch da resultiert einfach ein mangelndes Vertrauen in Behörden ganz einfach als Barrieren. Genau, das hatten wir auch mal in einem unserer letzten Folgen, haben wir das ja auch schon mal angesprochen. Was aber jetzt auch untersucht wurde bei dem E-Government Monitor, ist das Zukunftsbild des digitalen Bürgerkontos. Stopp. Das heißt ja nicht mehr digitales Bürgerkonto. Nee, wie heißt es denn jetzt? Das heißt jetzt Servicekonto für Bürger und Unternehmen. Das hat nämlich der IT-Planungsrat. Genau, der hat das nämlich jetzt beschlossen, dass das so heißt. Wie kürzt man das ab? SKFBUU. Auf jeden Fall ein ganz umständlicher Name. Ganz schlecht, ja. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in deine Kommune und die fragen dich, Herr Fein, haben Sie denn schon Ihr Servicekonto für Bürger und Unternehmen eingerichtet? Ich würde die wahrscheinlich anschauen wie ein Auto. Ja, ich glaube auch. Also, Begriffe braucht das Land und keine umständlichen. Da muss ich gleich nochmal ganz kurz zurückblättern. Ist nämlich auch übrigens ein Thema bei den Nutzungsbarrieren. Und zwar, Verfahren sind schwer verständlich. Und da steht in Klammern sprachlich. Das ist auch eine der großen Barrieren. Gleich wieder bestätigt. Behördendeutsch ist eine eigene Fremdsprache, ja, definitiv. Ja, dann gibt es, im Prinzip zieht sich das immer weiter durch, wird immer spezieller. Und zwar hat das auch irgendwie mit den Nutzungsbarrieren zu tun. Und zwar die Dateneingabe. Also Quintessenz ist, ich möchte nur noch notwendige, nicht bekannte Informationen eintragen. Da kann man natürlich gleich sagen, die Nutzung des neuen Personalausweises mit EAD-Funktion, wo sehr, sehr viele relevante Daten, die eigentlich jeden Antrag betreffen, schon mal drinstehen. Das ist ein Anfang, wird auch von vielen schon so umgesetzt. Aber was der Bürger eigentlich erwartet, ist, dass auch Informationen schon vorausgefüllt sind, die die Behörde schon weiß. Ich stelle einen Elterngeldantrag, da steht schon drin, wie mein Kind heißt, für was ich den Elterngeldantrag stelle. Zum Beispiel steht auch das Geburtsdatum drin, weil das Formular oder der Dienst direkt auf die Datenbank bei der Kommune zugreift. Siehe beispielsweise auch Amazon, wenn ich da was bestelle, die wissen, wo sie es hinschicken sollen, weil ich es halt schon einmal eingegeben habe. Und die wissen auch, was du letztes Jahr bestellt hast, letzten Sommer. Amazon weiß, was ich letzten Sommer getan habe. Das genau. Wiederum sehr beängstigend eigentlich. Ja, dann ist auch wieder hier das Thema Datensicherheit eins. Und zwar wünschen sich die Bürger eine sichere Übermittlung ihrer Daten. Wobei wir können da aus eigener Erfahrung sprechen, die Daten werden sicher übertragen. Es gibt jetzt ganz speziell hier in Bayern gibt es das Bayerische Behördennetzwerk. Es gibt in Deutschland das sogenannte DOI oder das ist Deutschland Online Initiative. Das ist auch so ein geschlossenes Behördennetzwerk. Das sind alles so Dinge, die kann man nutzen und die sind sicher. Aber auch das, wie du vorhin schon sagst, das wissen wir in unserer E-Government-Bubble. Der Bürger, der sich mit dem Thema noch nicht so dramatisch viel beschäftigt hat, wie wir das tun, der weiß das nicht. Und an den wird das auch nicht kommuniziert, dass es eben sicher ist. Das ist eigentlich wieder eine super Überleitung. Das hätten wir es geübt. Die Bürger fordern Transparenz. Geil, oder? Ja, super. Die Bürger möchten ihre Dienste gebündelt an einer Stelle nutzen. Also die möchten ihre Anträge an einer Stelle stellen. Die wollen nicht vorher erst überlegen, muss ich dafür zu einer Bundesbehörde, muss ich damit zur Landesbehörde, kann ich damit zur Kommune gehen, muss ich damit zur Kommune gehen, wo ich irgendwann mal gewohnt habe oder wo ich geboren wurde. Das interessiert die Bürger nicht. Die Bürger haben den Amazon-Anspruch. Und das vollkommen zu Recht. Ja, die wollen alles an einer Stelle. Klar. Ja, finde ich auch. Das ist vollkommen richtig, vollkommen wichtig. Und dann wollen sie natürlich wissen, wie sieht denn der Bearbeitungsstand meines Antrags aus? Die wollen eine Statusnachricht bekommen, ist eingegangen, wollen eine Statusnachricht bekommen, ist beim Sachbearbeiter und ist bearbeitet. Und dann natürlich dann den Bescheid hinterher auch noch bekommen. Und alles möglichst elektronisch, wie sie es von Online-Diensten oder Online-Versendern gewohnt sind. Da auch an der Stelle, auch wenn ich es nicht gerne tue, muss man mal die Kollegen von der DHL loben, die dir genau darüber Auskunft geben, wo dein bestelltes Paket zum Beispiel sich gerade befindet, beim Absender, irgendwo auf dem Transportweg, im Lager oder auf dem Weg zu dir. Die machen nicht viel gut, aber das machen sie nicht schlecht. Ja, also die Infrastruktur ist vorhanden, die müsste man nur adaptieren für die Verwaltung. Eben, es geht ja. Ja, jedes Dokument kann mit einer Tracking-Nummer versehen werden. Das ist ein leichtes. Kein Hexenwerk nicht. Ja, weiter im Text. Weiter oder? Im Text, also digitale Steuererklärung lassen wir jetzt mal weg, weil das ist jetzt nichts Erfreuliches. Digitale Ausweisdokumente. Da ist ja auch ganz traurig. Und zwar besitzen Sie bereits einen neuen Personalausweis. Oder eigentlich heißt der nur noch Personalausweis und wird mit NPA abgekürzt, aber besitzen Sie einen neuen Personalausweis. 41% sagen ja. Im letzten Jahr waren es 38. Überraschenderweise ist das gestiegen. Ja, komisch. Aber überraschenderweise ist auch die Anzahl der Leute gestiegen, die sagen, weiß ich nicht. Ja, das sind dann die klassischen RTL-Zuschauer wahrscheinlich. Genau. Aber was auch sehr traurig ist, ist die EID-Funktion. 62% der Befragten sagen nein. 6% weiß ich nicht, das heißt 68% der NPA-Besitzer haben keine EID-Funktion eingeschaltet. Ich denke, der Großteil wird gar nicht wissen, ob sie eingeschaltet ist. Genau. Ja, also das ist, denke ich, das verbreitete Bild. Man holt halt seinen Ausweis ab und man bezahlt diese Unsummen an Geld, über die man sich als gemeiner Bürger höchstwahrscheinlich tagelang aufregen kann. Und dass man da online was mitmachen kann und dass man da was freischalten lassen kann, das wissen die meisten sicherlich nicht. Und da sind natürlich auch wieder die Bürgerämter gefragt, einfach mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Genau, auf E-Government-Angebote hinweisen. Ja, was auch eine erstaunliche Aussage ist, ist, besitzen Sie auch ein spezielles Lesegerät für diese EID-Funktion? Das ist eine Zahl, die ist sehr niedrig. Also von den 32% haben 38% ein Lesegerät. 1% weiß es nicht, ob sie ein Lesegerät haben. Und 61% haben keins. Ich würde es mal bold prediction sagen, die 38%, die ein Lesegerät haben, sind alles Insider. E-Government-Nerds. Oder die haben zufällig eins, weil sie es von der Sparkasse bekommen haben. Ich wollte gerade sagen, die, die zufällig eins haben, die ist von der Sparkasse, die sich damals die aktuelle Computerbild gekauft haben, wo das Ding mal mit verschenkt wurde, die sind natürlich auch noch dabei. Wobei die Schnittmenge zwischen Computerbildlesern und die, die die EID-Funktion freigeschaltet haben, sollte man auch mal untersuchen. Wäre mal interessant, ja. Dürfte recht gering einfallen. Ja, natürlich ist dann auch gefragt worden, welche Online-Ausweisfunktionen überhaupt genutzt werden. Und da, wenig überraschenderweise, ist natürlich die ganze Elster-Geschichte dann doch nochmal mit dabei. Muss man auch sagen, ist gut umgesetzt von Elster. Also haben sie toll gemacht. Ja, kann man eigentlich gar nicht viel dagegen sagen. Und natürlich die Identifizierung für Online-Formulare ist was genutzt wird. Ansonsten sind die Zahlen da durchaus gering. Liegt natürlich auch daran, wie wir es schon erwähnt haben, es ist wenig bekannt und das Angebot ist natürlich auch noch nach wie vor überschaubar. Ja, zum Thema DE-Mail kommen wir jetzt. Ich lese nur einen Satz vor, ich glaube, mehr müssen wir da gar nicht zu sagen. Nee. Die E-Mail scheint in der deutschen Bevölkerung weiterhin wenig präsent zu sein. Und auf zum nächsten Thema. Überraschung, Überraschung. Österreich, da haben wir es. Auch wenn wir keine News haben aus Österreich. Aber die Österreicher haben ja eine Bürgerkarte. Da ist doch ein bisschen Österreich bei, ja. Und die Bürgerkarte von Österreich ist durchaus auch ein tolles Produkt. Gibt's auch die Karte gibt es auch als Handysignaturkarte mit einigen Anwendungsmöglichkeiten und Bereichen. Allerdings ist der Besitz einer solchen Karte freiwillig. Das schlägt sich natürlich auch in den Zahlen nieder. Und besitzen Sie bereits eine Karte mit aktivierter Bürgerkartenfunktion? Sagen 78% der Befragten nein. Und 4% wissen das nicht. Also auch das ist immer sehr interessant. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich habe. Genau. Also es sind schmale 18%, die diese Karte besitzen. Das 18% der Befragten, also das soll ja ein Abbild der Bevölkerung darstellen. Da sieht man mal, dass die, ich nenne es jetzt einfach mal Verpflichtung zum Besitz einer solchen Karte, scheinbar erfolgreicher zur Umsetzung oder zur Durchdringung und zur möglichen Nutzung beiträgt. Also man hat beim NPAO was richtig gemacht. Nicht viel, aber das ist sicherlich mal eine bessere Idee gewesen. Ja, aber vielleicht kommen die Österreicher da auch noch dahinter. Die Nutzung der Online-Funktion ist dann natürlich auch, ne, oder? Ja, also die Nutzung der Online-Funktion unterscheidet sich massiv von dem, was die Deutschen nutzen. Weil dadurch, dass das in Österreich freiwillig ist, werde ich mir so eine Karte natürlich nur holen, wenn ich sie auch tatsächlich nutzen möchte. Natürlich. Und dann ist natürlich auch die Nutzung von der 18%, die so eine Karte besitzen, nutzen es 62% für Login für Finanz Online. Das ist analog zu Elster. Das ist schon mal eine Hausnummer, 62%. Also Hut ab. Dann für die Identifikation an verschiedenen Portalen und bei verschiedenen Diensten, für sichere Identifizierung in Online-Formularen. Und was hier auch eine tolle Sache ist, ich finde, da sollte Deutschland auch mal nachziehen, ist für die Auszüge aus der Sozialversicherung. Ja. das wäre sicherlich ein Punkt, wo viele Leute dran Interesse hätten, was hier auch mal gut angenommen werden würde. Ja gut, die Rentenversicherung, da kann ich gucken, wie ich stehe. Aber das ist ja alles. Du kannst auch schauen, wie viele Punkte du in Flensburg hast. Ja gut, ja. Das ist für manche auch wichtig. Wer es braucht? Jo. So, wie machen wir denn weiter? Wir machen jetzt weiter. Ach genau. Welche Bürgerinformation bzw. Bürgerdienste kennen Sie? Und da wird es erschreckend. Da wird es erschreckend, weil eigentlich ist nur aufgeführt Verkehr und Freizeit. Also irgendwas, was signifikant irgendwie Ausschläge hat. Vergiss mir nicht die Öffnungszeiten. Ja? Das stimmt. Der Bürger versteht hier unter E-Government das Suchen nach Öffnungszeiten einer Behörde. Ja, immerhin. Kann man schon so sagen, oder? Das kann man spiegelt so, das ja. so wieder. Und das ist der nächste Punkt, der mich neben dem Rückgang der Nutzung doch sehr, sehr erschrocken hat in dem ganzen Monitor. Und E-Government ist auch die Fahrplanauskunft. Natürlich. Das sind städtische Verkehrsbetriebe, ist natürlich E-Government. Demzufolge, ganz klar. Oder eine Abfall-App, mit der ich auch Veranstaltungen schauen kann. Auch, ja. Das ist eigentlich so zynisch. Ach komm. Ja, was man sehen kann, ist, dass auch hier wieder in Österreich die Nutzung natürlich größer ist. Dann, wie sind Sie auf Bürgerinformationen bzw. Bürgerdienste aufmerksam geworden? Ein wirklich erschreckendes Bild. Es ist schon ziemlich viel erschreckend bei dem ganzen Ding, oder? 56% der Befragten brauchen Google, um bei ihrer Gemeinde oder bei ihrer Kommune einen Dienst zu finden. Was im Umkehrschluss für die Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen heißt, lasst euch über Google auch finden. Ja, oder macht ein anständiges Portal, was jeder kennt, wo sowieso alles gefunden wird. Also quasi ein Behörden-Google. Das kann doch von der Bundesregierung schön angeboten werden. Es gibt ein Behördenportal, was schön beworben wird, wo ich einfach eingebe, was ich gerade brauche. Und dann wäre ich genau auf das richtige Portal geleitet. Könnte alles so einfach sein, ne? Ich sage nur Montgelas 3.0. Monteglas, also... In Bayern ist man schon so weit oder hoffentlich bald so weit. Es fehlt das Bundesportal. Ja, wenn man die Bürger fragt, wo sie als erstes suchen, ist natürlich auch die Suchmaschine. Das ist aber ganz einfach so. Das Online-Verhalten heutzutage, der erste Weg führt über Google. Genau. Ja. Da kommen wir auch nicht mehr raus. Google.de. Oder jetzt alphabet.de. Nee, XY. Z. Ja, genau, XY. Kinderstoff. Ja, Mobile Government. Greifen wir doch mal unsere letzte Folge wieder auf. Also ich glaube, da brauchen wir nichts kommentieren, weil das haben wir in der letzten Folge schon alles gesagt. Das haben wir gesagt, ja. Das ist, eigentlich macht der Bürger keinen Unterschied zwischen E und Mobile Government. Und natürlich will er auch das unterwegs mit seinem Smartphone machen, aber das ist eigentlich eins, das verschmelzt. Und was man feststellen muss, ist, dass in Deutschland jede Menge Fortschrittsverhinderer wohnen. Weil Deutschland ist mit Abstand das Land, wo die Befragten, 18% der Befragten gesagt haben, Mobile Government ist äußerst unwichtig. 4% haben gesagt, unwichtig. Das heißt, 22% der Deutschen, denen ist das egal, die Zukunft. Schade eigentlich. Ja. Weiß nicht, gibt es natürlich auch, aber es gibt lediglich 23%, da besteht noch Hoffnung, die sind neutral. Ja, und Mobile Government spiegelt sich natürlich das gleiche wieder wie im E-Government. Welche Dienste werden denn genutzt? Wieder Verkehr ganz vorn, Fahrplanauskunft. Und wenn es um Verwaltung geht, da sind im mobilen Bereich Informationen ganz vorn. Also der Bürger will mobil wissen, die Öffnungszeiten von seinem Amt. Ja, auch da will man die Öffnungszeiten, einsehen. Zuständigkeiten. Also mobil dient nur zur Information. Also man wird mobil keine Anträge stellen. Also so sieht es momentan aus. Vielleicht verändert sich es noch. Tja, du, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ihr merkt, wir sind ein bisschen gefrustet, ob dieses E-Government-Monitors. Aber wenn man einmal unten ist, kann es wieder nur bergauf gehen. Auch wieder wahr. Genau. Open Government. Ein Thema, es findet in Deutschland quasi überhaupt nicht statt. Da ist die Schweiz ganz vorn diesmal. Dann das Thema Crowdsourcing-Angebote, Crowdsourced Innovation und so weiter. Jo, das dümpelt im niedrigen einstelligen Prozentbereich rum. Aber dazu werdet ihr in unserem Interview noch ein bisschen was hören. Ja, dann wird auch ein bisschen verwechselt, was Open Government ist und was überhaupt E-Government ist oder Information. Weil zu Open Government gehört hier auch die Information der Stadt, Kommunen und sozialen Netzwerken zu aktuellen Themen. Finde ich jetzt nicht zwingend Open Government. Oder Online-Konsultation zur Stadtentwicklung und so weiter. Ja gut, das ist Open Government. Kann man schon sagen. Findet aber in Deutschland nicht statt, deswegen haben wir das nicht so auf dem Schirm. Also ihr merkt schon, je weiter man in diesem Bericht vorkommt, desto ernüchterter ist man. Trotzdem die Empfehlung, schaut es euch mal an, macht euch mal ein Bild davon, wie es um uns bestellt ist, wie wir im Vergleich mit Nachbarländern und auch mit dem einem der Vorreiter in Schweden auch in Verbindung stehen. Und wir hoffen auf den E-Government Monitor 2016 und auf bessere Zahlen, oder? Das auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch zu Ende, bevor es jetzt noch ganz frustrierend wird. Schaut es euch an. Es ist ganz klar die Empfehlung. Bevor der Thorsten dann anfängt zu weinen, nehme ich den Punkt Crowdsourcing nochmal auf und leite damit elegant zu unserem ganz neuen Thema über dem Interview. Dankeschön. Mit der Firma InnoSavi und mit der CEO Katharina van Delden. Wir waren vor Ort und haben sie mal gefragt, was InnoSavi ist, wer sie ist und was die eigentlich alles machen. Genau. Und das ist ein etwas länglicheres Interview. Das kommt jetzt gleich hier an dieser Stelle. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch mit den Kapitelmarken überspringen und später nochmal anhören. Aber wir werden das Interview auch nochmal separat verlinken, dass man sich das extra nochmal anhören kann. Ja, also wir sind heute bei der Firma InnoSavi und sprechen dort mit der Geschäftsführerin, der Katharina van Delden. Frau van Delden, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns dieses kleine Interview zu geben. Sehr, sehr gerne. Und was sicherlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wer sind Sie eigentlich? Wer ist Katharina van Delden? Vielleicht können Sie sich mal kurz vorstellen. Gerne. Ich bin, wie Sie gerade schon gesagt haben, Geschäftsführerin und aber auch die Gründerin der Firma InnoSavi und damit verantwortlich für unsere strategische Ausrichtung, für Investorengespräche, für die Weiterentwicklung der Firma. Bin parallel dazu auch bei Bitkom engagiert, vertrete da im Präsidium die jungen Unternehmen, denn InnoSavi selbst ist ja auch noch nicht so alt, gegründet 2010 im Dezember. Aber mein absoluter Fokus liegt natürlich auf der Firma. Okay, dann natürlich die Frage, InnoSavi, was machen Sie eigentlich als Firma? Was kann man sich darunter vorstellen? Wir bieten Software für Crowdsourced Innovation. Das ist jetzt erstmal ein recht großer Begriff. Dahinter steht die Beobachtung, dass gerade große, traditionelle, alteingesessene Unternehmen einen immer höheren Innovationsdruck verspüren, dass sie immer mehr und immer schneller auf Trends reagieren müssen, dass sie vor allem auch in der Entwicklung digitaler Produkte natürlich auch eine ganz andere Art und Weise in der Produktentwicklung umsetzen müssen. Und da funktionieren die bisher eigentlich durch Geheimhaltung geprägten Innovationsprozesse funktionieren da nicht mehr, ja, sondern man muss mit Communities arbeiten, man muss in Social Media unterwegs sein, man muss sich austauschen, man muss super schnell Prototypen bauen, sie iterieren. Und das funktioniert eben in dieser ganz starren R&D-Welt nicht mehr. Und dazu entwickeln wir Plattformen, die es ermöglichen, mit Communities Innovationsprozesse zu durchlaufen. Also beispielsweise ich möchte neue Trends am Markt erkennen, dann tue ich das vielleicht mit weltweit verteilten Communities. Ich möchte Prototypen testen, dann lade ich die Hardcore-Nutzer meines Produktes ein oder ich möchte Marketingstrategien entwickeln und das tue ich dann vielleicht in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen, in Kooperationen. Und all diese Arten der Zusammenarbeit müssen natürlich im Idealfall auf einer Plattform stattfinden, damit die Daten nicht überall verteilt sind in verschiedenen Systemen und müssen vor allem auch zusammenkommen, müssen sehr, sehr schnell umsetzbar sein. Und das ist das, was unsere Plattformen können. Okay. Ich habe da ja natürlich einen konkreten Fall speziell im Hinterkopf, das ist die Geschichte mit Haribo. Ja. Können Sie da ein bisschen kurz was dazu erwähnen? Das ist ja natürlich ein Produkt, was jeder kennt, was eigentlich auch jeder mag. Fand ich eine sehr spannende Geschichte, vielleicht können Sie das noch kurz mal. Ja, gerne, der blaue Goldbär. Genau. Manchmal verspreche ich mich und sage, der goldene Blaubär. Dahinter stand bei Haribo die Beobachtung, dass Kunden immer schon eigentlich nachgefragt haben, warum gibt es keinen blauen Goldbären? Und es gab da unendliche Verschwörungstheorien, die tatsächliche Antwort war, aber Haribo hat sich hat erklärt, die Goldbären immer nur mit Farbstoffen natürlichen Ursprungs herzustellen und dafür gab es einfach kein ordentliches Blau, also kein wirklich strahlendes Blau. Und das hat sich jetzt vor kurzem geändert und traditionellerweise hätte ein Unternehmen wahrscheinlich gesagt, gut, wir wissen immer schon, unsere Kunden wollen blaue Goldbären, also kriegen sie jetzt auch. Haribo hat das als Chance erkannt, das als Aufhänger zu nehmen, Kunden in diesen Prozess mit einzubeziehen. Zu sagen, gut, wir könnten jetzt, wenn ihr wolltet, den blauen Goldbären herstellen, wollt ihr ihn wirklich? Und was wollt ihr denn eigentlich noch? Und hat das quasi als Aufhänger genommen, eine der größten Crowdsourcing-Kampagnen Europas zu starten, mit sechsstelligen Teilnehmerzahlen, gigantisch, und hat so eine limitierte Edition der Goldbären, die Fan Edition, geschaffen, die sich dann auch eben nicht nur in der Kommunikation vorher in der Gestaltung dieses Produktes schon als erfolgreich erwiesen hat, sondern tatsächlich auch im Abverkauf und im Erfolg des Produktes selbst, sodass es jetzt auch im zweiten Jahr wieder aufgelegt wurde. Und viele wenden an der Stelle ein, na gut, ob jetzt ein blauer oder roter Goldbär, wo ist da die Innovation? Ja, da ging es natürlich schon viel auch um Kommunikation, um das transparent und sympathisch Gestalten einer Marke, um die Einbeziehung, um Social Media. Ist aber natürlich der erste Schritt, Produkte auf eine ganz neue Art und Weise zu gestalten und eben nicht mehr nur auf das eigene interne Wissen zu vertrauen, sondern auch das Wissen der Kunden mit einzubeziehen. Und wenn man sich das Ganze jetzt in einem anderen Kontext vorstellt, sehen wir zum Beispiel die Continental AG aus dem Bereich Landwirtschaft, die neue Steuerungsdisplays für Landmaschinen zusammen mit Landwirten entwickelt hat. Also da geht es dann von Fragen des täglichen Lebens, wenn ich auf meinem Trecker den ganzen Tag fahre, ist mir langweilig, ich möchte gerne iPhone Docking Station, damit ich Musik hören kann, ja. Bis hin zu, ich möchte eigentlich, dass das Cockpit so intelligent ist, dass es mir dabei hilft, den richtigen Samen auf dem richtigen Boden beim richtigen Wetter und in der richtigen Jahreszeit zu säen und dass mir das quasi aus intelligenten Wetterdaten etc. diese hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das sind natürlich Informationen von Landwirten, die Gold wert sind für Continental und die wiederum, Continental verkauft ja die Cockpits alleine nicht direkt an die Landwirte, sondern verkauft die Cockpits wiederum an den Landmaschinenhersteller. Und eigentlich so konnte Continental so eine B2B2C-Kette abbilden. Und ich glaube, das zeigt, dass von Gummibärchen über Landmaschinen, aber auch bis hin zu Finanzprodukten, Versicherungen, sich ein Innovationsprozess komplett verändert. Er wird kollaborativer, er wird schneller, er wird dynamischer und vor allem wird er offener und transparenter. Das ist ja ganz interessant. Ja. Diese Haribo-Geschichte, die war ja doch relativ kurz, sage ich mal, im Vergleich zu der Landmaschinengeschichte. Vor allem, da muss man sicherlich über Jahre dann diese Studien anwenden. Persönlich habe natürlich auch, klar, ich muss alles, was neu ist, muss ich mal kaufen. Speziell was Süßkram angeht, also den blauen Haribo-Bär war ich auch total begeistert. Ich habe mich richtig gefreut, wo ich diesen Artikel damals gelesen habe, dass es den gibt und muss natürlich sofort probiert werden. War auch einigermaßen lecker, muss man sagen. Sie sprachen ja auch das Thema Innovation an. Und neben dem Crowdsourcing ist natürlich das Thema Open Innovation bei Ihnen auch ein ganz großes. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, die Begriffe verschmelzen da tatsächlich inzwischen. Und unter Open Innovation verstehen wir einen Innovationsprozess, der offen ist für Wissen externer, also nicht mehr nur innerhalb von Unternehmensgrenzen stattfindet, sondern von Kollaboration, Zusammenarbeit geprägt ist. Und wir sprechen eben dann von Crowdsourced Innovation, wenn wir sagen, das findet nicht mehr nur in Workshops oder in 1-zu-1-Gesprächen, Kooperationen statt, sondern findet über das Internet mit Tausenden und Hunderttausenden von Menschen statt. Also da, also Crowdsourcing heißt ja die Auslagerung von Aufgaben an eine große Menge Menschen. Und quasi die Kombination von Open Innovation und Crowdsourcing ist das, was wir so spannend finden, ja, und was die guten Ergebnisse bringt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und wie Sie am Anfang auch meinten, diese klassischen Prozesse, die funktionieren teilweise nicht mehr so, weil der Nutzer, der Anwender, der Konsument möchte natürlich abgeholt werden, beziehungsweise findet es eben auch gut, wenn er von Anfang an in den ganzen Entwicklungsprozess, Innovationsprozess mit eingebunden ist. Jetzt wissen Sie aber, wir sind ja vom E-Government Podcast jetzt nur bedingt mit Haribo in Kontakt. Uns interessiert natürlich dann auch die öffentliche Verwaltung und was könnten Sie sich denn vorstellen? Wie kann man Open Innovation Crowdsourcing auf die öffentliche Verwaltung anwenden? Gibt es da Ideen? Kann man da sich was drunter vorstellen? Gibt es da Möglichkeiten? Das ist für mich persönlich tatsächlich eines der spannendsten Felder, weil ich eben die Haribos, Goldbeeren machen Spaß und erreichen viele Menschen. Aber ich glaube, dass das Potenzial in der Methode oder das zeigt, dass das Potenzial darin liegt, auch Menschen zu begeistern und mitzureißen. Und das ist ja so das, was wir in der öffentlichen Verwaltung bisher eher weniger sehen, wenn ich das richtig, so ja. sagen darf. Nett formuliert, ja. sehe aber auch, dass da irgendwo auch ein gesellschaftlicher Wandel dahinter steht. Ja, ich nehme als Bürger, genauso wie als Konsument, eben Dinge nicht mehr unbedingt für gegeben. Ich weiß, dass ich immer mehr Einfluss haben kann und auch Einfluss haben möchte und glaube daher, dass Crowdsourced Innovation gerade auch im öffentlichen Bereich einen wahnsinnigen Impact haben kann. Und ich glaube, dass wir, und gerade deswegen halte ich Crowdsourced Innovation für so spannend, weil ich glaube, dass wir wirkliche Veränderungen durch solche gemeinschaftlichen Prozesse auch hervorrufen können. Und wo, wenn nicht in der öffentlichen Verwaltung. Und ich habe jetzt im Vorhinein unseres Gesprächs auch ein bisschen mir so angeschaut, wo passieren denn spannende Dinge? Und die spannendsten Beispiele habe ich leider noch nicht in Deutschland gefunden. Ja, das ändert sich vielleicht durch unser Gespräch, wer weiß. Nein. Und ein Beispiel, was mir da besonders positiv aufgefallen ist, kommt tatsächlich aus Indien. Ja, nun denkt man jetzt bei politischen Systemen in Indien auch nicht immer an die positivsten Dinge, aber das ist definitiv nicht primär, eins, ja. Genau, wo wir uns ein Beispiel nehmen können. Die Plattform heißt mygov.in und da können Bürger eigentlich alles mitgestalten, mitbestimmen von was soll der Premierminister in der nächsten Rede zum Unabhängigkeitstag sagen, also was sind die Themen, die relevant sind, gestaltet die Rede mit, über was können wir tun, um die Teppichindustrie in einem Bundesstaat zu stärken, bis hin zu ein Museum für indische Geschichte braucht ein neues Logo, wie könnte das aussehen. In Indien ist ja sogar das Rupee-Symbol ist über Crowdsourcing entstanden. Ja, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ob wir das Euro-Symbol gecrowdsourced hätten. Ja. Also das ist schon eine Nummer. Und da können wir uns, und das wird angenommen noch und nöcher, also da sind 100.000 von Menschen aktiv auf dieser Plattform und die ist wirklich gut gestaltet, ist in vielen Dingen sicher was, wo wir uns auch eine Scheibe abschneiden können. Und da sieht man, dass eben Mitgestaltung dann nicht nur tatsächlich geschieht in politischen Fragestellungen, so wie wir uns auch Demokratie heute vorstellen, sondern dass Mitgestaltung wirklich auch und Mitbestimmung ansetzt bei der Ausgestaltung neuer Angebote, bei der Entwicklung von Apps, bei der also viel, viel früher, als wir das häufig heute so denken. Okay. Also das hört sich tatsächlich interessant an mit Indien. Das werden wir uns mal raussuchen und dann auch in unserem Blogbeitrag mal verlinken. Ja, super. Schicke ich Ihnen gerne den Link noch. Super, das wäre toll. Gerade wenn ich dann an das Thema E-Government denke, da gibt es ja, wie Sie richtig sagten, in Deutschland noch arge Probleme. Das erwähnen wir auch in jeder Folge, weil wir da natürlich auch ein bisschen darauf hinweisen wollen, da muss noch einiges passieren. Indien scheint es nicht primär auf unserer Agenda, hauptsächlich Österreich, die da natürlich einiges vorleben oder gerade die skandinavischen Länder, die da gut unterwegs sind. Trotzdem, Thema E-Government, da haben wir natürlich als einen der ersten Aufhänger den neuen Personalausweis, der ja seit mittlerweile 5 Jahren im Umlauf ist. der jetzt aber nicht so wahnsinnig beliebt ist aufgrund von einigen Fehlern, die da gemacht wurden, aufgrund von ja, unschönen Berichterstattungen dazu. Könnte denn da Crowdsourcing, Open Innovation da was ansetzen oder beispielsweise auch beim Thema Bürgerportale, das, so das Ding, wo Bürger Online-Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen können, könnte man sich da was vorstellen vielleicht? Da bin ich sogar sehr sicher. Also dass gerade bei der Ausgestaltung solcher Angebote, ich bin noch einen Schritt zurück, vielleicht bin fest davon überzeugt, dass die öffentliche Verwaltung kann gar nicht an alle Szenarien denken, die für den Bürger relevant sein könnten und muss vor allem natürlich auch an Dinge denken, die vorher vielleicht, die sie gar nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich gesehen haben, weil erst durch die Vernetzung es überhaupt für den Bürger relevant und spannend wird. Also jetzt nicht einfach nur Abbildung von Behördengängen, die vorher offline seien, jetzt auch online, sondern wirklich an neue Szenarien. Und da muss natürlich die Verwaltung auf der einen Seite die Möglichkeiten dafür schaffen, durch Standards, durch Schnittstellen, muss aber auf der anderen Seite diese Szenarien, die man damit abbilden möchte, ja, das muss natürlich auch von den Bürgern kommen, ja, dass sie wirklich sagen, was sind unsere Ideen, vielleicht auch Startups, die darauf aufbauen können, eigene Dienste anbieten können. Also da, ich glaube, dass der ganze Prozess würde davon profitieren, kollaborativ gestaltet zu sein. Und vielleicht als kleine Seitennotiz, ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag in Berlin gehalten und dann im Anschluss eine Panel-Diskussion zum Thema E-Government, wo wir ganz ähnliche Themen diskutiert haben. Und wir werden seitdem tatsächlich überrollt mit Anfragen aus ganz unterschiedlich, aus Instituten, aus Kommunen, aus Verwaltungen. Und wir können uns eigentlich also gar nicht retten gerade. Und das zeigt ja, dass die sich mit den Themen befassen, dieses Bedürfnis auch verstehen. Das aber natürlich häufig doch dann auch sehr lange in der Umsetzung ist. Aber wir haben jetzt gerade einen sehr, sehr großen Kunden im Public Sector gewonnen, über den ich noch nicht sprechen darf. Also nur den gibt es. Und das nehme ich mal als Zeichen dafür, dass es in die richtige Richtung geht, ja, uns das, was passieren wird. Also. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht noch ganz kurz, um das Thema noch abzuschließen. Wenn jetzt meinetwegen größere Kunden, auch eine kleinere Gemeinde beispielsweise, auf Sie zukommen würde und sagen, wir möchten was mit E-Government machen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie würden Sie denn als InnoSabi dann da vorgehen? So ganz grob vielleicht mal, wenn man das kurz zusammenfassen kann. Gerne. Also im ersten Schritt gilt es sicher, Themen zu identifizieren, die für die eingeladenen Teilnehmer, also die Bürger, auch relevant sind und Spaß machen. Ja, weil die ersten Themen, die müssen natürlich exemplarisch dafür stehen, wo sich eine solche Plattform oder eine Initiative hinentwickeln soll, muss die Leute mitreißen, muss die Community aufbauen. Und damit, also wir reden da von Moments that matter, das ist ein solcher wesentlicher Punkt, der geklärt sein muss, um quasi den gesamten Ansatz zum Erfolg zu bringen. Und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sich auch immer ganz ernsthaft fragen, wenn ich mich in einer solchen Art und Weise öffne für das Wissen externer, wie gehe ich auch mit den Ergebnissen und dem Input um? Weil einfach nur zu sagen, okay, sagt mir mal, was ihr wollt und dann nichts damit zu machen, bringt ja auch nichts. Ja, sondern man muss genau wirklich die Strukturen und dann fühlen sich die Teilnehmer vor allem auch nicht ernst genommen. Ja. Und das ist ja das A und O eines jeden Crowdsourced Innovation Ansatzes, dass man es ernst nimmt und nicht nur als irgendwie PR-Gag umsetzt. Und daher ist so die erste Frage, die man sich dann auch schon stellen muss, wie gehen wir mit den Ergebnissen um, wie implementieren wir es, wie geben wir Rückmeldung, wie geben wir Feedback. Das sind alles wichtige Dinge. Und dann kann es tatsächlich aber auch sehr, sehr schnell gehen. Also wenn so diese groben, großen Rahmenbedingungen geklärt sind, dann haben wir so die Erfahrung, dann ist innerhalb von 6 Wochen dann auch tatsächlich so die erste Mitspracheplattform online. Cool. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein anderes Thema, und das ist ja eigentlich der Grund, warum überhaupt dieses Thema heute des Interviews aufkam, dass der Kollege Frenzel bei Ihnen war zu dem Event zu Smart Cities, den Sie veranstaltet haben. Was verstehen Sie denn jetzt persönlich unter einer Smart City? Ja, Das war im Vorfeld unseres Events tatsächlich eine große Diskussion, weil wir das Gefühl haben, Smart City steht für alles und nichts. Und jeder hat auch ein anderes Verständnis davon. Und ich ganz persönlich hatte früher tatsächlich ein vergleichsweise technisches Verständnis von Smart City. Ich habe wirklich an digitale Vernetzung etc. gedacht. Ausgelöst durch unser Event und vor allem auch durch die Vorträge von Herrn Müller und Herrn Glock, sehe ich das Ganze etwas holistischer momentan und sehe Smart City eigentlich als Inbegriff von Innovation in einer Stadt. Soll heißen, also Städte waren ja immer eigentlich schon Ausgangspunkt für Entwicklung, für Innovation, hatten einmal schon die Nase vorn. Und das ist einfach durch die Möglichkeiten, die wir heute haben, in einem ganz anderen Level möglich. Also da reden wir von Tourismus, über Energie, über Handel, über Mobilität, über Abfall. Also die Themen hören da gar nicht auf. Aber was ihnen gemein ist, dass sie natürlich gerade heute vor dem Hintergrund der digitalen Möglichkeiten, die wir haben, von Daten, von Vernetzung, nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben werden können. Und Smart City heißt für mich auf der einen Seite, diese Möglichkeiten zu nutzen, um eine Stadt innovativer zu machen und damit aber auch einhergehend einen gesellschaftlich-kulturellen Wandel zu treiben. Ja, und da sind wir wieder bei unseren Themen, den Mitsprachethemen, was auch schlussendlich der Grund war, dass wir unser Event veranstaltet haben. Ich habe den Vortrag von Herrn Müller mir dann zweimal angeschaut, aber soll ja sehr spannend gewesen sein. Was natürlich, aber Sie haben es auch angesprochen, es ist natürlich viel mit Daten. Und ja. Dann haben wir ja gerade in Deutschland immer das Problem, dass dann es Menschen gibt, die sich Datenschützer schimpfen und dann laut aufschreien. Wie kann man denn diese Datensicherheit, was natürlich ein wichtiges Thema ist, ganz klar, und Smart City miteinander zusammenbringen? So allein aus der Perspektive des Bürgers ist, glaube ich, die Diskussion rund um Datensicherheit hier eine der wichtigsten. Denn wenn der Bürger sich nicht sicher fühlt, werden die Konzepte auch nicht angenommen werden. Ja, und damit sind sie von vornherein zum Scheitern verurteilt. Einer unserer Kunden aus dem Energiebereich aktuell, der sich mit dem Thema Smart Home beschäftigt, was ja auch essentieller Bestandteil von Smart Cities ist, der stößt jetzt tatsächlich vor dem Launch seines neuen Produktes auch eine solche Debatte an. Er sagt, liebe Kunden, wir haben folgende technische Möglichkeit, wir würden euch das gerne anbieten. Was sind denn eure Sorgen, was sind eure Bedürfnisse, eure Wünsche, wie wir mit den Daten umgehen? Und das ist sicher, also das halte ich für vorbildlich, ja, sich von vornherein damit zu beschäftigen, von vornherein die Leute mit einzubeziehen. Und das halte ich aber auch, wenn man an größere Strukturen denkt, auch für die Aufgabe einer Stadt und einer Verwaltung, ist hier die richtigen Strukturen zu schaffen, Innovation zu ermöglichen, aber auf der anderen Seite auch die Bedürfnisse und Sorgen der Bürger abzuholen, ja, oder aufzuklären und die Rahmenbedingungen zu schaffen. Es gibt es ja seit den letzten Monaten, auch ein bisschen Jahren schon, die Entwicklung hin zu den Smart Cities. Gerade die Asiaten sind da natürlich auch wieder ganz von dabei. Ich habe damals von einer Stadt einen Beitrag gesehen, ich glaube in Japan war das, die alles nur noch digital haben. Ob jetzt man alles unbedingt digital machen muss, das ist sicherlich ein Thema, über das man diskutieren kann. Aber es gibt natürlich auch viele Vorteile von Smart City. Was würden Sie denn sagen, sind denn so die 3, 4 größten Vorteile einer Smart City? Ich sehe, dass wir durch das aktuelle Bevölkerungswachstum in Städten und auch grundsätzlich den technologischen Änderungen haben wir einfach viele Probleme. Ja, wir haben immer mehr und eigentlich zu viele Autos auf den Straßen, was zu nicht nur zu Stau und Luftverschmutzung, sondern auch zu fehlenden Parkplätzen etc. führt. Wir haben immer ältere Leute in den Städten, die auch immer schneller im Idealfall zu ihren Ärzten kommen müssen oder eben, Stichwort Telemedizin, schneller Hilfe bekommen sollten. Bis hin zu Problemen wie ansteigende Mengen von Abwässern, Abfällen etc. Und Vorteil Nummer 1 von Smart Cities ist, dass genau diese Probleme adressiert werden und im Idealfall nicht nur gelöst werden, sondern gleich bessere Lösungen gefunden werden. Und das halte ich eigentlich für den wesentlichen Punkt, ist, dass wir die Entwicklungen, die wir momentan in Städten sehen, die negativ für Städte sein könnten, eigentlich ins Positive umdrehen können. Okay. Jetzt sind Sie natürlich gerade in dem Thema Smart City auch recht tief drin, wie man auch sehr gut raushört. Jetzt muss man natürlich nochmal unterscheiden zwischen großen Städten wie beispielsweise München, wie Berlin und kleineren Städten wie, sagen wir mal, Kaiserslautern. Aber was könnte denn theoretisch in 10 Jahren in so einer Smart City passieren? Wie könnte die denn ausschauen in 10 Jahren oder wie vielleicht sogar in 20? Gibt es da irgendwas, was vielleicht absehbar ist, was vor allen Dingen auch für alle Städte gelten könnte? Also ich glaube, dass die Unterscheidung wahrscheinlich sogar eher in Städte geschehen müsste, in Städte, die historisch gewachsen sind und schon sehr alt sind und Städte, die eher neue Strukturen aktuell aufbauen. Ja. Und da gehört München sich zum Beispiel sicher eher zu den Städten, die in existierende Strukturen auch Neues einbauen müssen. Und ich glaube, in solchen Städten wird es in 10 Jahren wahrscheinlich erstmal nur Testareale geben. Ehrlich gesagt, wenn ich so die Geschwindigkeit sehe, mit der Dinge passieren heute. Und auch da, also beispielsweise in so unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir sehen zum Beispiel in einer Stadt wie Amsterdam, da gibt es irgendwie an jeder Gracht 3 Elektro-Ladestationen und in München gibt es gefühlte 2, die aber auch immer zugepackt sind. Ja. Natürlich. Also das ist sicher in Städten auch, allein von der Kultur her wird es unterschiedlich gelebt. Und ich denke, in 10 Jahren sehen wir da eher so die Testareale. Das ist anders bei Städten, die jetzt aktuell ein großes Wachstum auch baulicherweise erfahren. Also wir haben jetzt gerade habe ich erfahren von Dubai, die ja 2018 die Weltausstellung bei sich haben und die das als Chance nehmen, tatsächlich gesamt Dubai als auf Smart City tauglich auszurichten. Also da geht es um intelligente Energiesteuerungssysteme, intelligente Verkehrssteuerungssysteme etc. Und vor allem aber auch, und das fand ich auch ganz spannend, wirklich Telemedizin. Ja, da kommen wir wieder auch zu dem Problem der älter werdenden Bevölkerung. Und daher, das sind quasi so Reißbrettstädte, nenne ich es jetzt mal. Da wird es sicher viel, viel schneller gehen und wir werden in einigen Jahren da schon ganz anders an anderen Standorten, an anderen Punkten sein als München. Glaube aber, dass darüber hinaus auch noch andere, also in Entwicklungen, in Technologien wie zum Beispiel das selbstfahrende Auto, also dass die natürlich einen signifikanten Einfluss auch haben werden auf Städte. Also ich noch einen kurzen Ausschweif. Ich bin persönlich der festen Überzeugung, ohne zu wissen, ob das wirklich so ist, aber es ist meine Annahme, dass das selbstfahrende Auto automatisch auch heißen wird, dass wir kein Auto mehr besitzen werden. Weil wenn es selbst fährt, dann kommt halt einfach das Nächste, was ich gerade brauche, zu mir. Brauche ich einen Stadtflitzer, dann kommt das. Brauche ich ein größeres, weil ich zu Ikea fahre, einkaufe, dann kommt eben das. Und ich glaube, dass Carsharing-Systeme aktuell so die Vorstufe dazu sind, weil damit ein solches System funktioniert, muss ich mich natürlich irgendwo registrieren und ein Auto bestellen können. Das heißt aber auch, dass wir eigentlich keine Parkplätze mehr brauchen, so wie sie heute sind, dass mein Auto nicht mehr bei mir in der Nähe stehen muss, sondern dass sie vielleicht sowieso auf den Straßen rumfahren. Und ich glaube, das sind also wie gesagt, das so als hypothetisches Szenario, wird aber natürlich das Bild unserer Städte und die Verwaltung unserer Städte komplett verändern und auf den Kopf stellen. Ja. Und ich glaube, es wird sich dann schon sehr, sehr anders leben in der Stadt. Mhm. Ja, gerade mit den selbstfahrenden Autos, das wäre natürlich ein Vorteil, gerade auch in München, da wird nicht sofort gehupt, wenn man bei Dunkelgelb noch wagt zu stehen und nicht gleich loszufahren. Jetzt sind Sie aber, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, ja nicht nur Chefin und Mitgründerin eines erfolgreichen Startups, sondern Sie sind ja auch an sich eine normale Bürgerin, ne? Und haben natürlich sicherlich auch Ideen und Hoffnungen und Wünsche an die Stadt der Zukunft. Das haben Sie schon ein bisschen gesprochen, gerade mit Parkplatzsituationen, mit selbstfahrenden Autos. Mhm. Gibt es denn noch andere Ideen, die Sie da oder Wünsche, die Sie da hätten? Ja, also ich bin so im Herzen tatsächlich eher ein Landkind, wenn man das sagt. Also ich bin wahnsinnig gerne in der Natur und draußen. Und dann muss eine Stadt für mich einfach ganz persönlich bessere Möglichkeiten für mein Privat- und Berufsleben bieten, damit ich es auch ganz persönlich dem Landleben vorziehe. Das heißt, ich als Bürgerin erwarte, dass eine Stadt für mich weiter so lebenswert ist, wie es so nah es nur geht, wie es für mich ans Landleben rankommt. Das heißt, da sind wir natürlich in München verwöhnt. Sie hatten es gerade gesagt, wir sitzen in unserem Büro zwischen Eisbach und Isar und das ist natürlich schon ein Traum. Sehr angenehm, ja. Ja. Und heißt aber auch, dass es mir eben mehr Möglichkeiten bieten muss, in der Stadt zu leben als auf dem Land. Also beispielsweise dadurch, dass ich hier mehr Möglichkeiten habe, unsere Firma zu erfolgreich zu machen, dadurch, dass wir nah sind an unseren Kunden. Und dafür muss eine Stadt natürlich Infrastruktur schaffen. Wenn wir jetzt wieder den Bogen zurück zu Smart City schaffen, heißt es aber auch, dass eine Stadt die Rahmenbedingungen dafür schaffen muss, dass Innovationen möglich sind, die Ausgestaltung für solche Möglichkeiten möglich ist. Und da kommen wir beispielsweise zurück zum Thema Carsharing. Also wenn ich jetzt an meine Verwandten auf dem Land denke, die haben jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal überhaupt davon gehört, dass es was gibt, während wir hier in der Stadt schon drüber nachdenken, unser Auto abzuschaffen, ja, weil wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Ja. Und das sind natürlich Dinge, wo eine Stadt per se den richtigen Nährboden bietet. Ja. Das ist natürlich die Entwicklung in der Verkehrsbranche, auch in der Gesundheitsbranche natürlich das eine. Aber auch da wieder die speziell für uns interessante Geschichte, die öffentliche Verwaltung. Was kann man sich denn da drunter vorstellen? Öffentliche Verwaltung und Smart City, passt das überhaupt zusammen? Oder also momentan vermutlich eher noch nicht, aber Sie meinten es ja schon, es kommen die ein oder anderen mittlerweile auf Sie zu. Ja. Kann man da irgendwie eine Zusammenarbeit sich vorstellen? Ja. Ich habe es gerade kurz angerissen. Ich bin der Überzeugung, dass die öffentliche Verwaltung nie alle Szenarien, die für den Bürger relevant sind, sich selbst ausdenken kann, ja, oder weil sie vielleicht auch nicht unbedingt aus der Brille des Bürgers sieht, sondern eher aus den eigenen Prozessen und Möglichkeiten. Und dass sie vor allem auch sich vielleicht für viele Dinge bisher nicht zuständig waren oder es wirklich in einzelne Kompetenzbereiche unterteilt war. Und daher erwarte ich mir von der öffentlichen Verwaltung, dass sie in allererster Linie Rahmenbedingungen, Standards und Schnittstellen schaffen. Ja, dass sie sagen, sie ermöglichen Kreativität auch durch andere und haben nicht den Anspruch an sich, dass sie wirklich die Smart City 100% selbst umsetzen müssen, ja, sondern dass sie eigentlich die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass beispielsweise sich Startups andocken an die Daten, an die Systeme, dass sie die richtigen Schnittstellen haben. Und also das heißt, ich erwarte mir von der öffentlichen Verwaltung eigentlich in allererster Linie, dass sie die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Das haben wir ja auch schon ausführlichst über die Themen neue Verkehrsmöglichkeiten durch selbstfahrende Autos zum Beispiel oder eben auch Smart Homes gesprochen. Würden Sie denn offene oder öffentliche Daten nutzen, um Ihren Energieverbrauch oder Ihr Mobilitätsverhalten zu optimieren? Mhm. Ich tue es tatsächlich schon. Also es gibt ja die Waze-App, W-A-Z-E, die basiert auf Echtzeitdaten von anderen Autofahrern. Das heißt, man kriegt ziemlich genau gemeldet, wo ist ein Stau, wo ist ein Unfall, wo stockt es, wo sind gerade grundsätzlich Probleme. Und zwar das auf einem ganz anderen Qualitätsniveau, als ich das vielleicht aus meinem im Auto installierten Navigationssystem kenne, das mir dann auch anzeigt, irgendwo ist eine Straße rot, könnte verstopft sein, aber diese App greift einfach auf viel, viel mehr Daten und viel, viel mehr Nutzer zurück. Das heißt, das kann ich mir ohne weiteres vorstellen. Ich kann mir sogar noch vorstellen, dass es deutlich darüber hinausgeht. Ich habe jetzt von einem Startup gehört, was aber wohl so noch nicht live ist, aber so grundsätzlich von der Idee her fand ich das ganz spannend, dass zum Beispiel die Bahn über die Vibration in den Smartphones der Bahnfahrer identifizieren kann, wo die Gleise defekt sind. Also dadurch, dass natürlich die Menschen alle denselben Weg fahren und wenn bei allen an derselben Stelle es huckelt, dann kriegt der Bahnfahrer das im Zweifel gar nicht mit. Aber es kann natürlich deutlich sicherer das System, die Gleise gepflegt werden, gewartet werden. Und das sind Dinge, die ich mir auch für mich selbst vorstellen könnte, dem zuzustimmen. Ja, also wenn es sowas gäbe, was meine eigene Sicherheit erhöht, dadurch, dass ich eine relativ unkomplizierte Daten, wie mit welchem Zug ich jetzt gerade fahre, preisgebe und ob es wackelt oder nicht. Klar. Also das wären Dinge, wo ich sofort bereit wäre, ja. Das ist das eine. Wie würde es auch schon mit einem Smart Home zum Beispiel? Mhm. Ich glaube, die Frage ist, die da nicht nur ich mir, sondern die sich jeder da stellt, ist, ich bin bereit, solche Daten preiszugeben, wenn sie mir einen signifikanten Zusatznutzen bieten. Und wenn ich einen Nutzen daraus ziehe und wenn der Nutzen eben ist, ich bin sicherer unterwegs oder der Nutzen ist, ich kann mein Zuhause besser schützen, zum Beispiel im Urlaub vor Einbrechern, dann ja, wenn es quasi als wenn ich diesen Nutzen als Bürger nicht erkenne, dann bin ich natürlich nicht bereit, die Daten auch zu teilen. Also das ist so die Frage, die man sich da mal stellen muss. Und die Voraussetzungen, solche Daten zu teilen, sind sicher auf der einen Seite, ja, ich muss den Nutzen ziehen, aber auf der anderen Seite bin ich eher bereit, die Daten zu teilen, wenn ich A, nachvollziehen kann, welche Daten genau erhoben werden und im Idealfall das vielleicht sogar auch beeinflussen kann. Ja, dass ich sagen kann, genau die sind für mich in Ordnung und die nicht, ja. Das heißt, da müssen natürlich schon Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Daten eben auch sicher sind, dass nicht jeder x-beliebige Hacker dann darauf zugreifen kann. Ja. Also das Thema, was uns alle umtreibt, Datenschutz und die Sicherheit der persönlichen Daten. Das ist eine kleine Seitennotiz, weshalb ich zum Beispiel auch ein selbstfahrendes Auto eher von einem Softwarekonzern kaufen würde als von einem Automobilkonzern. Okay. Ja, weil ich denen eher zutraue, dass die das ganze System auch sicher gestalten. Ja. Und da sind wir natürlich schnell wieder bei unserem Kernthema von InnoSabi, Innovation. Ja, da sprechen wir wirklich von disruptiver Innovation. Wer hätte je vor noch gar nicht so vielen Jahren gedacht, ja, dass ein Google vielleicht ein ernsthafter Konkurrent eines BMWs wird. Ja. Und auch das wieder wird unsere Städte verändern. Ja. Gut, jetzt hätte ich hier tatsächlich noch eine Frage stehen zum Thema Smart City, aber die haben Sie, denke ich, eigentlich schon beantwortet, was denn nötig ist, um sich in einer Stadt wohlzufühlen. Weswegen ich jetzt ganz elegant zu unseren Standardfragen zum E-Government übergehen möchte. Sie haben es schon erwähnt, Sie hatten da unlängst einen Vortrag in Berlin. Haben Sie denn persönlich aber schon Erfahrungen mit E-Government gemacht? Das heißt beispielsweise online Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch genommen oder haben Sie denn einen neuen Personalausweis und auch freigeschaltete ERD-Funktionen? Ich bin jetzt gerade umgezogen und habe meine so Dinge wie meine Wohnortsänderung online vorgenommen, hatte aber immer das Gefühl, es ist jetzt eigentlich gar nicht so viel besser, als zum KVR zu rennen. Also ich habe das Gefühl, es war eigentlich genau derselbe Prozess, nur halt ein bisschen schneller. Aber wenn ich jetzt eine Frage gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Ja, da hätte ich wahrscheinlich doch eher nachfragen wollen. Hat alles gut geklappt, daher. Aber ich habe mich gefragt, ob das wirklich dann für jeden so viel besser ist oder ob wenn ich eher... Oder ein anderes Angebot, was wir zum Beispiel nutzen als Gründer, ist die, sehen wir da schon, existenzgründer.de-Seite, wo es ja relativ viele Vorlagen, Tutorials, Best-Practice-Beispiele gibt. Ja, das ist auch mal spannend als Gründer. Trotzdem habe ich das Gefühl, so die wirklich spannenden Themen sind, habe ich jetzt noch nicht nutzen können. Also Dinge wie, sagen wir, ich möchte vielleicht ein Visum für eine Reise nach Indien beantragen, ja, dass ich dann vielleicht über ein Bürgerkonto gehen könnte, wo ich dann nicht mehr meinen ganzen Pass abtippen muss bei dem indischen Konsulat. Ja. Und hier kommen wieder zu Schnittstellen. Da hätte wahrscheinlich vorher jede öffentliche Verwaltung gesagt, na gut, aber das ist ja Sache der Inder. Ja. Wenn du Visum bei den Indern haben willst, dann kümmere dich gefälligst mit den Indern selber drum. Ja. Klingt nach öffentlicher Verwaltung. Ja, und als Bürger denke ich mir aber, ja, aber das wäre doch viel cooler, wenn ich das alles... wenn meine Daten sowieso schon irgendwo hinterlegt sind, wenn ich dann nur noch sage, jetzt bitte Visum nach Indien. Das sind so Dinge, die ich mir eigentlich wünschen würde. Okay. Und der Endpart, das Thema, neue Personalausweis mit ERD-Funktion? Bin ich nochmal penetrant? Nicht. Tatsächlich okay. Nicht. Da muss ich jetzt meiner Schande gestehen. Ja, ist ja auch nicht verwerflich. Früher oder später kommen Sie nicht drum rum. Ja. Und das ist im Zweifel auch gut so. Ja. Und da haben Sie natürlich auch wahr, die Möglichkeiten sind noch stark ausbaufähig, da sind wir uns alle einig, denke ich. Wie schaut es bei Ihnen aus? Ich habe selbstverständlich einen neuen Personalausweis und auch die ID-Funktion freigeschaltet. selbst genutzt ist natürlich das andere Thema, aber das liegt mehr an der Stadt, in der ich wohne und den dort möglichen Online-Dienstleistungen in Verbindung mit dem neuen Personalausweis. Gut, Frau van Delden, ich wäre eigentlich soweit dann durch. Mir bleibt jetzt nochmals mich recht herzlich für Ihre Zeit und für die spannenden Antworten zu bedanken. Sehr, sehr gerne. Möchte Ihnen auch im Namen meines Kollegen Frenzel noch viel Erfolg mit InnoSavi wünschen und hoffe, Sie können einiges bewegen, auch im Bereich E-Government. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Freut mich, danke. Ja. Und nachdem wir uns dieses schöne Interview natürlich im Vorfeld aufgezeichnet angehört haben, machen wir als nächstes weiter mit den News. Ja, Thorsten, du fängst an. Ja, München, das nächste Level für das Ideenmanagement ist da. Yay. Das klingt alles sehr gut. Ich werde den Artikel auch verlinken. Allerdings hat das Ganze auch einen Wermutstropfen. Es wird sehr, sehr groß angekündigt in einschlägiger Presse. Aber ich habe mir das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut. Da gibt es zum Stand heute 16 Projektideen. Von den 16 Projektideen sind gefühlt die Hälfte von irgendwelchen Admins eingetragen. Kollaboration findet fast nicht statt. Und wenn man sich auf der Seite mal ein bisschen weiter umschaut, dann steht da der Hinweis, eine Kooperation mit der Stadtverwaltung München, Unternehmen und Verbänden aus München ist für die Zukunft vorgesehen. Das heißt, ja, viel Lärm um nichts. Deswegen werde ich da auch nicht sagen, wer dahinter steckt. Könnt ihr selber nachlesen. Ja, ich mache ähnlich gut gelaunt weiter. Der Praxistest für die elektronische Gesundheitskarte verzögert sich. Nee, doch, schon wieder. Kommt jetzt überraschend, ja. Der eigentlich für Herbst angesetzte Testzeitraum muss um mindestens ein Quartal verschoben werden, da es die Industrie mal wieder nicht schafft zu liefern. Ja, wir brauchen da halt eine Kommunikationsbasis und die wird einfach nicht geliefert seitens der beauftragten Industrie. Warum? Man hat, auch da wieder überraschend, die Anforderungen unterschätzt. Ja, man konnte nicht damit rechnen, dass es komplex ist und dass da ein bisschen Sicherheitsbedenken und alles Mögliche dranhängt. Ja, dass man gleich 80 Millionen braucht. Auch, fange jetzt nicht vom Flughafen BER an, aber ganz anderes Thema. Wird aber auch in Berlin geplant. Ja, ich sehe. Das Gute ist halt, was ich jetzt mir so aus den Fingern sagen kann, wenn ich was Gutes dabei sehen möchte, man möchte halt nicht mit unfertigen Sachen an die Stadt gehen. Das ist immerhin löblich. Begrüßenswert. Genau. Ich mache gleich weiter mit Berlin, weil wir gerade so schön dabei sind. Und zwar hat die Stadtverwaltung Berlin in einem Artikel vom Tagesspiegel mächtig auf die Mütze bekommen. Und zwar, es wird auf zahllose gescheiterte und unbeholfen aus dem Boden gestampfte Projekte verwiesen. Mit der Anmerkung, dass Berlin als Silicon Valley Europa gefeiert wird, mit vielen kreativen und modernen Startups, deren Potenzial für E-Government oder eine Modernisierung der Verwaltung nicht genutzt wird. Da war aber mal einer richtig sauer, oder? Ja, also recht haben sie. Also ist ja nicht unwahr. Nee, Berlin ist die Hauptstadt der Startups. Das ist also Silicon Valley von Europa, kann man durchaus sagen. Und die Stadtverwaltung, die krebst da mit irgendwelchem Schmarrn durch die Gegend. Unfertige Software. Gut. Aber muss ich gleich noch einwerfen, es gibt ein Startup, mit dem sich gerade die Stadtverwaltung Berlin rumschlägt. Und zwar, die drei Jungs waren eigentlich ziemlich clever. Die Stadtverwaltung Berlin hat momentan leiden die unter einer gnadenlosen Überforderung. Also man bekommt Termine 4 Wochen oder länger, um irgendeinen Verwaltungskram durchzuführen. Ja, und das Startup hat sich dran gemacht, diese Termine zu verkaufen. Aber jetzt warte mal. Termine, die erst in 4 Wochen einlösbar sind, da könnte man noch was gegen machen, oder? Und was? E-Government? Da hast du recht. Aber zu Termin habe ich später auch noch mal was Kurioses. Aber das Startup ist clever. Die besorgen sich Termine und lassen sich bezahlen. Je früher der Termin, desto teurer. Und jetzt prüft die Stadtverwaltung rechtliche Schritte. Ich wollte gerade sagen, die kriegen jetzt sicher Ärger von Berlin. Ja, ich mache mal weiter mit Business Intelligence in der Verwaltung. Man mag es kaum glauben, aber sowas gibt's. Unter dem Schlagwort die langsame Auflösung der Silos. Big Data ist tatsächlich in der Verwaltung und im öffentlichen Dienst angekommen. Aber auch da, wenig überraschend, positive Auswirkungen sind bisher nicht wirklich erkennbar. Schön ist, dass der Sinn von Business Intelligence Lösungen durchaus angekommen ist. Aber, und da sind wir wieder bei dem Althergebrachten in den Kommunen, man scheut sich vor dem administrativen Aufwand. Ja, das ist ja alles neu, das haben wir ja noch nie gemacht und das ging ja an auch immer. Und warum? Warum ist natürlich ein Grund die Kostenersparnis? Ja, definitiv eine Kostenersparnis. Und eigentlich ist der Aufwand auch oder der administrative Aufwand in der Kommune relativ gering. Weil die Fachverfahren könnten heutzutage schon, wenn man nur die Hersteller darum bitten würde oder entsprechend Wind machen würde, Daten in einer Form bereitstellen, die man, sagen wir mal, auf einem iPad wunderbar mobil aufbereiten kann, wo dann auch der Bürgermeister, der Kämmerer, der Stadtrat, wie auch immer, Entscheidungen davon abhängig machen können. Da soll es ja schon mal Apps gegeben haben. Habe ich auch schon mal gehört. Ganz dunkel. Ja, gibt da natürlich schon einige Praxisbeispiele zum Thema Business Intelligence, die sind dann gerne in dem Artikel, den ich verlinken werde, nachzulesen. Tja, weil wir es gerade mit dem iPad hatten, komme ich jetzt zu Hofheim am Taunus. Und zwar die Stadt Hofheim hat jetzt eine App. Und zwar für iOS und für Android. Und jetzt ratet mal, was alles in dieser App zu sehen ist. Öffnungszeiten. Genau. Schön. Da sind ganz oben hier, ich habe mir die App sogar aufs Handy geladen, da sind ganz oben Kommuneninformationen, ein Behördenwegweiser, ein Branchen-A bis Z, Notrufnummern, Veranstaltungskalender, Nachrichten, also News quasi und man kann der Kommune Mängel melden. So richtig mit Foto und Verortung und allem Schnickschnack. Das ist immerhin nicht ganz unsinnvoll. Ja, aber alle Funktionen, die hier angeboten werden, könnte man mit einer clever programmierten Website auch, brauchen wir keine App für. Richtig. In Zeiten des responsiven Webdesigns sind Apps eigentlich, ja, normalerweise vom Aussterben bedroht, aber Thorsten, das Wichtigste hast du vergessen. Ja. Gibt es in dieser App denn auch ein Grußwort inklusive Foto des Bürgermeisters? Nicht gefunden bisher. Aber rate mal was, die App, die Webseite der Stadt, die ist modern und responsive. Die könnte das alles. Dann darf man durchaus die Frage stellen. Gut, die Hofheimer werden sich schon was beidacht haben. Genau. Ja, als nächstes habe ich ein ganz spannendes Thema, denn in Estland kann man jetzt ein E-Bewohner werden. Ihr werdet euch erinnern, wir hatten ja schon mal über den digitalen Vorreiter Estland berichtet. Estland hat sich da einfach eine Nische gesucht nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Ja, lang, lang ist es her. Wollte der kleine Staat eben sich emanzipieren und hat geschaut, was kann ich denn machen? Gut, hat nach Schweden geschaut, okay, die machen Möbel und machen Design. Hat nach Finnland geschaut, die machen Handys, das gibt's alles schon. Machen wir halt digital. Und hat sich so eben sein USP, also sein Alleinstellungsmerkmal geschafft. In Estland sind mittlerweile nahezu alle Behördengänge online machbar. Das hatten wir euch alle schon mal erzählt und ich bin immer noch begeistert. Und jetzt möchte die estnische Regierung das auch den Nicht-Esten ermöglichen. Man kann also eine digitale ID beantragen, ohne dabei Bürger von Estland zu werden. Das ist ganz wichtig. Man bleibt in seiner Nationalität. Man hat eben nur eine estische digitale Identifizierungskarte. Klingt nerdig interessant. Klingt interessant. Da kann man sich fragen, warum soll ich das tun? Das ist beispielsweise interessant für Firmengründer. Man kann dann eine Firma in Estland gründen, kann die komplette Infrastruktur von da nutzen. Man ist mit Banken vernetzt, man ist mit allen möglichen, was man so für das tägliche Leben braucht, im Prinzip mithilfe dieser estischen ID-Karte vernetzt und kann dann eben ja, ordentlich loslegen und hat keinen Stress mit der Rennerei. Also, die Jungs und Mädels legen gut los da, kannst du nicht sagen. Ne? Da kann man nichts sagen. Also vielleicht muss ich da auch mein Nerdismus ausleben und mir auch so eine Karte estnischer E-Bürger werden. Also, du brauchst auf jeden Fall Minimum eine estnische Botschaft. Im schlimmsten Fall musst du nach Tallinn fliegen. Das müsste man sich nochmal ganz genau anschauen. Der Artikel ist im Wired Magazine erschienen. Also auch mal schön, dass man die mal als Quelle hat. Ne? Darüber hinaus habe ich noch ein Interview gelesen mit dem Regierungsberater Ivar Talo, der die estnische E-Government Academy gegründet hat und ein bisschen was erzählt, wie es dazu gekommen ist und warum Estland sich da so hervorragend positioniert. Gerne mal durchlesen. Interessanter Mensch. Ja, und weil wir neulich beim Melden von Mängeln waren, in Tuttlingen können Radfahrer jetzt Mängel melden. Ich war kurz am Überlegen, ob ich diesen Artikel nicht auch in die Kategorie Kurioses packe, aber Radfahrer können mit Velofon, das ist übrigens eine mobile Website, können die Mängel auf den Radwegen melden. Stelle ich mir das gerade so vor, man sieht da gerade ein Schlagloch, holt sein Handy raus, fotografiert das Schlagloch und im Fahren, versteht sich? Im Fahren, natürlich. Davon abgesehen, dass es verboten ist, während der Fahrt Telefone zu bedienen. Man kann es so machen. Ich denke, man könnte es auch wesentlich schlauer machen, und zwar indem es eine App gibt, die die Vibration misst beim Fahrradfahren. Und wenn man öfter an der gleichen Stelle die gleichen Vibrationen wahrnimmt, dann muss dort wohl defekt vorliegen. Also im Interview habt ihr es ja auch gerade gehört, Frau von Delden hat da ein Beispiel von der Bahn gebracht. Das kann man durchaus auch für Radfahrer so umsetzen. Und die Verkehrssicherheit wäre dabei erhalten geblieben. Ja, das ist natürlich alles richtig. Mein nächster Artikel, der würde theoretisch auch in die Richtung Kurioses passen, nämlich in Cuxhaven kann man jetzt elektronisch zu seiner Kurkarte kommen. Das ist doch nichts Kurioses, das ist mal wirklich eine Innovation, bloß fragt sich die Kurkarte, wer fährt auf Kur? Ja. Welches Semester? Es ist, ich finde es halt in dem Sinne kurios, weil eben einmal Kurkarte und keine Ahnung, schlag mich, aber Cuxhaven klingt halt lustig. Seit 2015 werden jetzt dort nämlich erstmals die Kurkarten über das elektronische Kurbeitragsabrechnungssystem, kurz EKAS, ausgestellt. Das ist so ein schönes Behördenwort. Das total, ne? Dieses System ist aber nicht schlecht, weil es stellt allen Cuxhavener Vermietern unentgeltlich zur Verfügung. Auch Ausdrucke können unentgeltlich gemacht werden. Man braucht im Prinzip nur einen PC mit Internetzugang. Und den Adobe Reader steht so im Artikel drin. Ob vergleichbare PDF-Reader auch gehen, wird dort nicht erwähnt. Oh, dann weiß ich, wie man das auch beantragen kann. Es bringt trotzdem, wenn du schon wieder skeptisch schaust, es bringt viele Vorteile mit sich, denn zum Beispiel sind dann die Daten, können Daten von Stammgästen dann immer zur Verfügung stehen, also genau das, was wir vorhin auch ansprachen, bereits bekannte Daten eben müssen eben nicht nochmal eingegeben werden. Und das System berechnet tatsächlich auch den Kurbeitrag selbstständig, also nicht ganz schlecht. Ich find's lustig, weil es ist echt mal was ganz anderes. Ist mal was Neues, nicht immer nur WLAN in den Städten und kaputte Schlaglöcher und alles. Ist mal nice. Ja, die WLAN-Meldung haben wir ja diesmal explizit alle rausgeschmissen. Gekillt, ja. Ja. Kur, Gesundheit. Wir haben heute Übergänge, die sind also wie eingeübt. Es könnte fast gewollt sein. Ja. Es ist aber tatsächlich nicht. Nee, das ist Zufall. Echt Zufall. Und zwar geht die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter voran. Und zwar ist der Entwurf des E-Government-Gesetzes im Bundestag noch vor der Sommerpause zur ersten Lesung gegeben worden. Und die hat auch schon stattgefunden. Und dass das Ganze noch vor der Sommerpause in der ersten Lesung im Bundestag war, unterstreicht, dass das Thema E-Health-Gesetz eines der wichtigsten und großen IT-Projekte der digitalen Agenda ist. Ja, zur digitalen Agenda habe ich dann später auch noch was. Das passt eigentlich dann dazu sogar. Bis dahin schaue ich mir aber nochmal, Thorsten hat es vorhin erwähnt, wir haben heute einige dabei, eine weitere Studie an mit dem Thema Portale müssen sich weiter öffnen. Diese Studie bestätigt im Prinzip die traurigen Ergebnisse des E-Government-Monitors. Es war eine Umfrage der Uni in Speyer, an der immerhin mehr als 700 Teilnehmer teilgenommen haben. Und herausgekommen ist dabei jetzt, dass besonderes Interesse unter anderem an Dienstleistungen zu Steuern und Finanzen, sprich Elster, im Fokus steht, Meldewesen sowie Auto und Verkehr, also Wunschkennzeichen, was wir vorhin auch hatten. Und den Bürgern ist natürlich auch besonders wichtig, dass sie selber partizipieren können. Sag doch teilnehmen. Ein Fremdwort pro Tag geht. Ja, und da sehe ich zum Beispiel Digitale Agenda Wien. Und ansonsten, wir haben es vorhin ausführlich behandelt, all das, was der E-Government-Monitor widerspiegelt, wo Probleme herrschen, das möchte der Bürger eine 1-zu-1-Umsetzung, fließende Umsetzung, das finden an einer Stelle, alles finden an einer Stelle, meine ich. Das sind so die Ergebnisse dieser Studie. Jetzt kommen wir zu einem bösen Cut, das passt nicht dazu. Und zwar werden Behörden immer mehr Ziel für, werden immer mehr Angriffsziele für Black Hat Hacker. Das heißt, fast die Hälfte aller Behörden hat in den letzten 2 Jahren damit zu kämpfen. Datendiebstahl, Sabotage, Spionage. Ja, und deshalb ist nicht weiter verwunderlich, dass die Bundesregierung jetzt eine neue Idee hat. Und zwar, dass IT-Dienstleister und Softwarehersteller, die mit deutschen Behörden arbeiten wollen, eine No-Spy-Garantie abgeben. Und damit bestätigen, dass sie keine Daten an ausländische Behörden weitergeben. Hör mal erstmal auf, No Spy, da klingelt irgendwas bei mir. Ich wollte gerade sagen, das hatten wir doch schon mal. Ist da nicht schon was in die Hose gegangen? Ja, also wenn das schon anfängt mit die deutsche Bundesregierung hat eine Idee, dann weißt du schon. Ja, nächstes, was ich hätte, wäre die Zugriffskontrolle, Protokollierung und Verschlüsselung, das Rathaus 2.0. Wie macht man das? Auch da wird nochmal speziell auf den Begriff Mobile Government eingegangen. Wie wir eigentlich festgestellt haben, gibt es da einen fließenden Übergang. Das Ganze wird da im sogenannten Kaffee-Management-Prinzip betrachtet. Kaffee ist selbstverständlich eine Abkürzung und wird auch in dem Fall mit C geschrieben. Die Abkürzung steht für Control im Sinne für Zugriffskontrolle, Audit im Sinne von Protokollierung, Filter im Sinne von Separierung von kritischen und unkritischen Datentypen und Encryption im Sinne von Verschlüsselung auf allen Wegen, über die Daten transportiert werden. Ja, das Ganze ist zwar auch wie oben schon mal in dem Thema der Business Intelligence mal angekommen, aber es zieht sich halt unter anderem hier aufgrund komplexer Systemlandschaften. Ja, das Thema haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Kommunen jetzt langsam Dinge entdecken, die in der Wirtschaft schon längst gang und gäbe sind und zum Standard gehören. Man fragt sich nur, wer sie darauf hingewiesen hat. Die Berater. Jetzt sind wir gerade wieder bei der nächsten Studie. Also ganz ehrlich, Sommerzeit ist Studienzeit. Ja, also eine weitere Studie, diesmal von Bitkom. In dieser bekommen die Behörden mächtig Gegenwind von den Startups. Klar wird aufgezeigt, dass eine Förderung von Unternehmensgründungen schon in den Kommunen anfängt und hier die Kommunen es ganz leicht schaffen können, Startups einen leichten Start zu bieten und so in die Kommunen zu bringen, auch wenn ein neu gegründetes Unternehmen vielleicht noch keine großen Gewerbesteuereinnahmen verspricht. Aber wenn ich ein Unternehmen unterstütze schon in der Gründung, da ist die Chance, dass das Unternehmen in meiner Kommune bleibt, wenn es dann gewachsen ist, viel größer, als wenn ich nichts unternehme. Vielleicht sollten wir das mal den Beratern sagen, damit sie das dann den Kommunen sagen können. Oder wir werden Selbstberater. Psst. Hört unseren Podcast, dann braucht ihr keine Berater. Immer. Jetzt. Zweimal. Ja, von der nächsten Studie komme ich zur nächsten Umfrage. Die größten Herausforderungen für E-Government. Eine durchaus interessante Umfrage, die wir leider nicht lesen konnten, weil sie kostenpflichtig ist und das ist nicht zu knapp. 75 Euro hätten wir dafür hinlegen müssen. Und das geht als kleines Amateurprojekt eben leider doch nicht. Schade, wir hätten euch gern was dazu erzählt. Ja, wenn einer von euch die Studie zufällig gelesen hat, sind wir dankbar für Hinweise auf den Inhalt. Genau. Ich mache jetzt weiter mal mit einem Artikel von den IT-Rebellen. Also wir haben heute doch sehr differenzierte Quellen. Und zwar geht es in dem Thema darum, was wir hier eigentlich schon immer betonen seit der ersten Folge, dass solange Bürger nicht zu Kunden werden, sich nichts verbessern wird. Ganz klar, die Kommunen oder die Behörden in Deutschland müssen endlich lernen, dass sie Dienstleister sind für den Bürger. Sie erbringen Dienstleistungen für den Kunden Bürger. Und wenn das passiert, wenn dieses Umdenken geschehen ist, dann geht es auch mit dem E-Government oder generell mit der Digitalisierung und Verwaltung wesentlich nach vorn und auch die Akzeptanz der Kommunen und der kommunalen Verwaltung wird massiv steigen. Und es ist echt schön, dass jetzt auch mal E-Government fremde Organisationen oder Internetseiten, Blogs mal drauf aufmerksam machen. Vielleicht geht dann doch mal was. Ja, letzter Beitrag in den News. E-Gov Benchmark, digitaler EU-Binnenmarkt braucht stärkere Transformation. Da sind wir wieder bei einer Studie, diesmal von den Damen und Herren von Capgemini. Ja, kaum wird der E-Government-Monitor veröffentlicht, ich wiederhole mich da jetzt nicht, was wir davon halten, kommen auch ganz viele andere mit E-Government-Studien um die Ecke und Capgemini hat im Prinzip genau das Gegenteil vom E-Government-Monitor herausgefunden. In größten Teilen zumindest. Ja. Da kann man jetzt sich seine Gedanken machen, wer da vielleicht recht hat. Tja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum nächsten Programmpunkt und zwar... Kurioses. Genau, Kurioses. Ich fange gleich an. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, als ich über Wartezeiten gesprochen habe, über die Berliner Jungs, die Termine verkaufen. Braunschweig ist da schon einen Schritt weiter. In Braunschweig kann man jetzt auf der Kfz-Zulassungsstellen im Internet nachschauen, wie lange man denn jetzt noch warten müsste, wenn man jetzt hingeht. Außerdem kann man sehen, welche Nummer als letztes aufgerufen wurde. Das heißt, die Warteschlange reicht jetzt bis ins Wohnzimmer. Das ist tatsächlich geil. Aber Braunschweig war da schon immer Vorreiter. Ne? Ich erinnere mich, das wirst du vielleicht gar nicht wissen, Braunschweig war ja der erste Fußball-Bundesligist, der mit Trikotwerbung auflief. Jägermeister damals, das war irgendwann in den Ende der 60er Jahre. Frisch miterlebt damals, weißt du. Braunschweig ist echt Vorreiter. Und das hat Schule gemacht. Du meinst, dass das jetzt alle Behörden machen? Sagen wir ja. Mein nächstes Thema ist eine neue App, und zwar eine App vom Bund. Eine sogenannte Alarm-App, die sich Nina schimpft. Ich bin ja immer begeistert von diesen neuen Namensgebungen. Das sind ja alles immer Abkürzungen, aber die sind durchaus auch mal niedlich zwischendurch. Also Nina klingt doch schon mal schön, oder? Und wie schaut Nina aus? Nina, ich kenne eine Nina, die, ja, egal, weiter im Text. Nina ist also quasi eine Katastrophen-App. Das heißt, wenn eine Katastrophe passiert, Hochwasser oder, drehen wir es mal um, wenn dann ein Vorfall in einem Atomkraftwerk ist zum Beispiel, müssen natürlich möglichst viele Bürger möglichst schnell informiert werden. Ja, früher hat man das gemacht mit den Sirenen, die überall installiert werden. Aber nachdem der Kalte Krieg vorbei war und da die östlichen Länder nicht mehr so gefährlich waren, hat man diese Sirene abmontiert. Das heißt, im Moment ist man primär auf Fernsehen, auf Radio angewiesen. Und das ist im digitalen Zeitalter jetzt auch nicht mehr so unbedingt zeitgemäß. Weswegen man das Smartphone entdeckt hat. Und da hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jüngst feierlich NINA präsentiert. NINA steht in dem Fall für Notfallinformations- und Nachrichten-App. Und die gute NINA sammelt Warnmeldungen von Bund, Ländern sowie angeschlossenen Kommunen und darunter eben Pegelstände, Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und stellt sie auf einer Online-Karte dar. Wenn sich jetzt ein Nutzer im betroffenen Gebiet befindet, schickt die App per Push eine Warnung. Das heißt auch, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass im Katastrophenfall auf jeden Fall das Mobilfunknetz funktioniert. Richtig. Auch wenn jetzt die bösen anderen Länder uns mit einer elektromagnetischen Bombe angreifen, funktioniert Internet immer noch. Das ist gut. Ich stelle dann meine ganze Infrastruktur jetzt auf Mobilfunk um, weil das braucht man ja auch Daten. Das heißt, egal was passiert, ich habe immer Internet. Immer. Ja, jetzt wieder im Ernst. Also es ist eine tolle Idee, finde ich eigentlich. Es ist auch da wieder ein bisschen Potenzial auf der Strecke geblieben. Das könnt ihr euch gerne mal in dem Artikel durchlesen. Ich habe mir die App schon runtergeladen, habe bisher noch keine Warnung bekommen, was ja eigentlich auch wiederum ganz gut ist. Aber auch da geht es natürlich darum, möglichst viele Länder, Kommunen anzuschließen, um eben wirklich flächendeckend Infos dazu bekommen. Ja, ich habe mir gerade die Rezension im iOS App Store angeschaut. Du darfst dir nie Rezensionen zu Apps durchlesen. Die sind vernichtend. Naja, ich probiere mir die auch mal aus. Nie Rezension durchlesen. Ja, unser Kollege hat schon eine Warnung bekommen. Der Kollege hat gestern eine Warnung bekommen für ein Bomben von Düsseldorf, ja. Man kann da tatsächlich auch einstellen, dass es eben nicht standardbasiert ist, sondern global. Also ich wollte gerade fragen, woran sich den lokalisieren lassen. Man kann das einstellen, ob das deutschlandweit ist oder nur standardbasiert. Und da sind natürlich dann, ja, wie der Name sagt, Standortdienste halt Pflicht. Ne? So, jetzt mach weiter, komm. Ich mach weiter. Und zwar haben die 2000er Jahre angerufen. Die wollen ihre Webcams zurück. Und zwar die Stadt Lippstadt. Die hat jetzt zwei Webcams installiert mit dem Blick auf den Rathausplatz. Das ist ja quasi E-Government. Das ist E-Government. Ja, also zumindest nach Lippstädter Definition. Genau. Da kannst du gucken, ob der Bürgermeister da ist. Kann ich tatsächlich auch schauen, wo die Taube langläuft. Naja. Ja, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich komme nochmal auf unsere digitale Agenda zu sprechen. Denn die Bitkom hat festgestellt, die digitale Agenda ist zu einem Viertel umgesetzt. Joho! Ja, das haben wir mal auch gedacht. Aber eigentlich macht Sinn. Ne? Die digitale Agenda ist auf 4 Jahre angesetzt. Ein Jahr ist jetzt vorbei. Das ist doch klar, dass dann ein Viertel geschafft ist. Ist doch logisch. Ne? Wir liegen im Plan. Braucht man nicht mehr hinzuzufügen. Wunderbar. Also wenn alle Bundesprojekte so im Plan liegen. Geil, oder? Ja. Zu wie viel Prozent ist eigentlich BER umgesetzt? Also ich habe gehört, dass heute Chuck Norris die Leitung übernommen hat. Morgen früh ist eine Eröffnung. Ah, gut, wunderbar. Gestern ist eine Eröffnung. Ja, wir haben ja Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir hatten vor einiger Zeit aufgerufen, uns auch mal Beispiele für kommunale Webseiten zu schicken. Und eine unserer Hörerinnen, die gute Claudia, hat uns eine Seite geschickt mit dem Hinweis, wir sollten uns doch mal den Quellcode anschauen. Wir haben uns den Quellcode angeschaut. Hätten wir eigentlich gar nicht machen brauchen, weil man hat es gleich gesehen, weil die Seite aufgerufen hat. Trotzdem haben wir dann mindestens 2 Stunden geweint. Genau. Und zwar an die sich vielleicht noch an Frames erinnern. Diese Webseite wurde mit Frontpage 2000 gebaut und wird immer noch gepflegt. Da ist tatsächlich ein Update-Datum tagesaktuell oder fast tagesaktuell. Frontpage 2000 oder auch Frontpage 4.0 ist 1999 erschienen. immerhin haben die seit 1999 mindestens eine Webseite. Das ist schon mal ein großer Schritt. Aber Kommunen arbeiten mit den modernsten Werkzeugen. Also mir persönlich steht schon wieder eine kleine Träne im Auge. Es ist eigentlich schon fast zu viel des Guten, dieses Konstrukt als Webseite zu beschimpfen. Das haben alle anderen Webseiten nicht verdient. Aber wir werden es verlinken. Ich frage mich gerade, ich stelle mir gerade so einen Support-Mitarbeiter vor, der einen Anruf bekommt und sagt, wie kann ich mit Frontpage den neuen Personalausweis integrieren? Ich denke, er wird so reagieren, dass er aus dem Fenster springt. Ja, machen wir mal weiter. Ja, letzter Artikel für heute. Es gab vor kurzem eine Aktion für den Endpaar in einem Einkaufszentrum. Werdet ihr jetzt sagen, ja, in einem Einkaufszentrum der Stadt Ansbach. Bezahlen mit dem Endbar? Nein, warte mal auf. In einem Einkaufszentrum in Ansbach wurde nämlich ein Bürgerterminal aufgebaut, das die bisher vorhandenen Möglichkeiten, für die die Online-Ausweisfunktion bietet, mal demonstrieren sollte, die auch mal einsetzen konnte. Immerhin. Ja, ja. Und die Bürger haben das wohl angeblich auch gut angenommen und haben dann mit ihrem Ausweis vor der Nase rumgewedelt. Und wer sich extrem dafür interessierte, konnte sich sogar eine Bürger-DVD mitnehmen. Ja, die wiederum kenne ich. Ja, zur sicheren Online-Nutzung für den heimischen PC sowie einen unglaublichen 10-Euro-Gutschein für den Kauf von Kartenlesegeräten. Konnte man wenigstens in dem Einkaufszentrum auch Kartenlesegeräte kaufen? Ich gehe davon aus, dass dem nicht so ist. Stand leider nicht dabei, aber ja, das ist halt so eine Aktion, die ist irgendwie. Ja, aber ich muss sagen, der Bürger-DVD kann man durchaus was abgewinnen. Das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber da ist ein Live-Linux-System drauf mit der Open-E-Card-App, einem offenen Browser und lauter so Geschichten. Also man kann damit schon arbeiten, wenn man nicht auf seinem Rechner irgendwas installieren möchte. Bist du sicher, dass wir von derselben Bürger-DVD sprechen? Wir sprechen von derselben Bürger-DVD. Okay. Die von bürgerservice.org. Gut, also ich habe da eine andere Meinung, aber wir müssen uns ja nicht immer einig sein, ne? Ich organisiere mal eine und zeige sie dir. Mach mal. Ja, das war tatsächlich unser letzter Artikel für heute. Thorsten, fällt dir noch was ein? Hast du noch Themen? Themen habe ich nicht. Ich bin bloß sehr erschrocken, gerade als ich auf die Zeit, die fortgeschritten ist, geschaut habe. Wir haben jetzt knapp über eine Stunde aufgenommen und schneiden dann noch das Interview dazu. Auch nochmal gut 20, 25 Minuten, ne? Okay, wenn ihr bis hierhin gehört habt, habt ihr das schon gemerkt. Außerdem? Außerdem. taktisch clever. Ja, also es war eine Ausnahme, dass wir eine so lange Sendung gemacht haben. Wir versuchen eigentlich immer unter einer Stunde zu bleiben, auch wenn uns das schon länger nicht mehr gelungen ist. Aber was raus muss, muss raus. In dem Zuge wünschen wir euch beide, wünschen wir beide euch. So rum. Genau. Weil wir haben mehr als zwei Zuhörer. Oder Claudia und? Claudia, die Anna und hier, der Ding hört auch. Ja, der Klaus. Also, viele Grüße an euch drei. Nein, Schluss mit dem Klamauk, Schluss mit der Sendung. Schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Servus.